Solche zweimalige Hervorhebung des Kelches mutet merkwürdig an, muss aber einen triftigen Grund haben. Auffällig ist schon, dass in keinem der alten Standardkodizes, die doch sonst im Verbessern wahrlich keine Schüchternheit merken lassen, die überflüssige Erwähnung des ersten Kelches im Lukas-Evangelium gestrichen wurde. Auch die westliche Handschrift D überliefert getreulich Vers 17 mit dem gewöhnlichen Passa- und Abschiedskelch. Wir erwähnten Kodex D aus einem guten Grunde, nämlich deshalb, weil uns diese Handschrift die allergrößte Überraschung bereitet. Der Schreiber von D streicht nämlich auch, aber was? Er lässt Vers 20 ausfallen, das heißt, er streicht unbekümmert die ganze Einsetzungshandlung mitsamt den Deuteworten, die den Abendmahlskelch betreffen. Diesmal wird auch der vertrauensseligste Textkritiker nicht Liederlichkeit und Unaufmerksamkeit der Kopisten als Ursache des Ausfallens jener glaubenswichtigen Sätze annehmen können. Hier war zweifellos Absicht und Überlegung am Werke. Absicht eines Kopisten angeblich aus dem 4. Jahrhundert? Oh nein! Wie sollte ein frommer, rechtgläubiger Christ jener Zeit auf den verrückten Gedanken verfallen sein, den allseits bekannten lukanischen Abendmahlsbericht an der heiligsten Stelle zu verunstalten, indem er nicht etwa den gewöhnlichen Passakelch, sondern den Sakralkelch austilgte? Wie hätte er mit derartig verstümmeltem Text auch nur einen Tag durchschlüpfen können? Es gibt Historiker, die argumentieren allen Ernstes, wenn ein an sich unmögliches Ereignis von mehreren Autoren überliefert wird, dann muss wohl Wahres daran sein. Siehe da, nicht bloß der Schreiber von D. hat Vers 20 unter den Tisch fallen lassen, auch einige Altlateiner machten sich nichts daraus, den Abendmahlkelch bei Lukas mit Schweigen zu übergehen. Und noch ein Kopist des 5. Jahrhunderts kam fern im Syrerland auf die naheliegende Idee, Lukas Vers 20 wegen Belanglosigkeit zu amputieren. Vers 17 mit dem gewöhnlichen Kelch ließ er unangetastet. Dies gilt von dem kuretonischen Syrer, der sinaitische Syrer, angeblich aus dem 4. Jahrhundert, ging nicht so weit. Er begnügte sich damit, die Verse so umzustellen, 19:20a, 17:20b und 18. Dass die zweimalige Nennung des Kelches vermieden und nur der Abendmahlskelch erwähnt wird. So viel vom textlichen Tatbestand erfordert eine Erklärung seiner Entstehung, und nun wird wieder einmal deutlich, wie tiefgehend unsere Fragestellung sich von der Problemformulierung der Theologen und der Relativkritiker überhaupt unterscheidet. Die Frage der Theologen zielt in der für selbstverständlich gehaltenen Voraussetzung, einer der beiden Texte müssten doch echt sein, auf die ursprüngliche Fassung bei Lukas. Noch immer, schreibt W. Bauer, ist ja die Frage unerledigt, ob in der lukanischen Abendmahlsperikope Vers 19b, 20 mit S, B, A, C und anderen für ursprünglich zu halten sei oder ob mit D und einer Anzahl der Italo-Kodizes zu verwerfen wäre. Für beide Auffassungen haben sich klangvolle Namen eingesetzt. Doch fehlt bisher eine einleuchtende Motivierung dafür, wie 19b, 20, wenn es ursprünglich war, in Fortfall kommen konnte und ebenso andernfalls eine Erklärung für den nachträglichen Zuwachs. Man gibt es noch nicht zu, es erweist sich aber deutlich genug, dass eine natürliche Erklärung der Variantenrätsel nicht auffindbar ist. Die Relativkritiker beruhigen sich wohl oder übel mit einem Unentschieden, denn die Fragestellung, von der letztlich alles abhängt, ist ihrem Denken und Forschen fremd. Die entscheidende Frage lautet auch hier: natürlich oder künstlich? Und weil jede natürliche praktische Erklärung versagt, kann die Antwort nur heißen: das Variantenbündel des lukanischen Abendmahlsberichtes ist ein aus dogmatisch-theologischen Spannungen erwachsenes Kunstprodukt, verfertigt von den gelehrten Vätern der mittelalterlichen Fälschungsaktion. Wir deuteten schon an, der Stein des Anstoßes ist der sakrale Abendmahlskelch. Und dann erinnern wir uns der heftigen Kelchstreitigkeiten in der Kirche des ausgehenden Mittelalters. Die Auslassung von Vers 20 im Lukasbericht soll nun dartun, dass beim Abendmahlsgenuss der Laien das Brot als Leib Christi völlig ausreicht. Man will also mit dem verstümmelten Lukas die den Laien Christen nicht genehme Kelchentziehung motivieren. Aus dieser Situation erklärt sich auch das Schweigen des vierten Evangelisten über die heikle Abendmahlsangelegenheit mitsamt der Tatsache, dass die befremdliche Lücke in diesem Evangelium niemals ausgefüllt wurde. Man durfte Johannes auf keinen Fall mit eigener Darstellung der Vorgänge nach einer Seite hin Partei nehmen lassen, weil sonst deren Aussagegewicht allzu sehr verstärkt worden wäre. Nur zu einer Zeit, als die Kelchfrage faktisch und brennend war, im späteren Mittelalter, können die das Herrenmahl absichtlich in ein dogmatisch-historisches Zwielicht tauchenden Varianten in den Handschriften D, in den Altlateinern und Syrern angebracht sein. Das heißt, diese Kodizes stammen unmöglich aus dem 4., 5. Jahrhundert. Und die anderen uralten Pergamentbände wie S, B, A, C und so weiter? Auch diese Handschriften können trotz aller Echtheitsmerkmale nicht im 4., 5. Jahrhundert entstanden sein. Der Beweis wird auf dieser Ebene durch das beredte Schweigen des Johannesevangelisten geliefert. In jedem dieser Kodizes fehlt ein Bericht des vierten Evangelisten über die Abendmahlseinsetzung. Dieses Fehlen aber findet eine natürliche Motivation nur im Zusammenhang mit der Entstehung der Varianten in den Handschriften D, Italer und Altsyrer. Dass nicht alle alten Pergamentkodizes aus demselben Jahrhundert des Mittelalters herrühren, ja, dass einige der angeblichen Greise erst in neuerer und neuester Zeit das Licht einer Schreibstube erblickten, engt die vorstehende Beweisführung nicht ein, sondern modifiziert ihren Grundgedanken nur. Immer aber steht im Hintergrund als letzte Verursachung der Variantenentstehung die Furcht vor eindeutiger und klarer Aussage des Berichteten.